Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast über den März 2011. Heute besprechen wir einmal die aktuellen Themen auf Detective Conan und der Detective Conan Community. Und neben mir dabei ist auch mein Kollege, der Marcel. Hallihallo. Ja, dann beginnen wir auch direkt mit den aktuellen Geschehnissen bei uns im Wiki. Da läuft ja aktuell der 5. Schreibwettbewerb und da könnt ihr natürlich immer noch mitmachen, wenn ihr dabei sein wollt und da auch die Chance auf einen von 3 Detective Conan Bänden haben, die euch dann kostenlos nach Hause geschickt werden. Dazu könnt ihr euch auch gerne nochmal unseren Podcast anhören, den wir am 16. März 2011 veröffentlicht haben und da erhaltet ihr noch ein paar weitere Hintergrundinformationen über den 5. Schreibwettbewerb. Ja, darüber hinaus gab es ja Wiederwahlen bei uns und dabei wurden alle Administratoren und Kommissare in ihren Ämtern bestätigt. Und es gibt jetzt auch 2 neue Meinungsbilder zu Sonderauszeichnungen für alle, die es interessiert, sowie viele neue Kandidaturen zu Episoden. Und der Artikel des Monats April ist der Fall 192, also der mit der Berghexe und Yamamura. Dann machen wir weiter mit dem Forum. Da habe ich ein paar aktuelle News bekommen von DC Kaito 1412, also Christoph, der ja auch beim Podcast über das 3-jährige Wiki-Jubiläum dabei war. Zuerst einmal gab es ja ziemlichen Aufruhr in der Benutzergemeinschaft, das wurde jetzt geklärt und es wird in Zukunft eine Strukturüberarbeitung für alle geben, an der auch jeder mitwirken kann. Darüber hinaus gibt es natürlich aktuell Theorien über Conans neuen Widersacher im Manga, über den wir auch später noch sprechen werden hier im Podcast. Und dann gibt es auch noch Theorien über Borben, da sollte man sich Dusts Zusammenfassung zu Herzen nehmen. Da könnt ihr natürlich im Forum unter Theorien über Theorien Bereich mal reinschauen und dann auch eure Meinung zu dem Thema hinterlegen, wenn ihr das wollt. Darüber hinaus könnt natürlich auch noch Forenmitglieder gerne am Schreibwettbewerb teilnehmen, wenn ihr denn Lust dazu habt. Im Newsblog haben wir jetzt ein neues Logo, das wurde von Kanamalin aus dem Forum entworfen. Und da gab es ja eine interne Abstimmung beim Newsblog, welches Logo denn jetzt das neue Logo sein soll. Und das haben wir dann auch gleich übernommen und das alte Design da noch gelassen. Zudem gab es am 1. April einen neuen Podcast bei uns, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und darüber hinaus gab es natürlich auch noch einen doppelten Trick, und zwar war auch der Episodenplan ein April-Scherz von uns. Also der stimmt nicht und die Episoden sind alle von uns ausgedacht. Es gibt noch keinen Episodenplan für den April, soweit da die Informationen bekannt sind. Darüber hinaus ist natürlich die Meldung mit dem neuen Manga-Band in Frankreich. Die Meldung ist echt, also da könnt ihr vertrauen. Und da ist tatsächlich der 64. Band erschienen. Zum Conan-Cast gibt es auch noch anzumerken, dass wir letzte Woche das erste Mal gemeinsam den japanischen Anime geschaut haben, also die wiederholte Episode 460. Da solltet ihr auf jeden Fall auch immer bei Twitter und bei unserem Facebook-Account vorbeischauen. Da werden wir euch dann darüber informieren, ob denn jetzt mal wieder Treffen anstehen und ob ihr mit uns gemeinsam die neueste Episode von Detective Conan dann gucken könnt oder nicht. Genau, dann geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Das betrifft das Erdbeben und den Tsunami und den androhenden Super-GAU in Japan. Da legen wir jetzt erst einmal eine Schweigeminute ein. Okay, dann folgt an dieser Stelle natürlich noch der Hinweis, dass Gosho Aoyama und auch sein gesamtes Team die Katastrophe überlebt hat. Wer seinen genauen Text dazu lesen will, der kann bei uns im Newsblog nachgucken, aber natürlich auch bei Twitter, da haben wir den offiziellen Twitter-Account von Conan aus Japan, Conan_Pfeil. Ja, natürlich könnt ihr dann auch uns folgen, wenn ich jetzt schon den Conan-Account hier nenne, dann soll ich natürlich auch Conan News ist unser Account zusammengeschrieben. Da könnt ihr auch gerne uns folgen. Gut, dann machen wir weiter mit den aktuellen Episoden, die in Japan gesendet wurden, beziehungsweise es sind ja eigentlich gar nicht die aktuellen, sondern schon längst gesendete Episoden gewesen. Ja, also wir waren ja zuletzt stehen geblieben bei Episode 606. Damit hat ja die neue Gerichtskonfrontation angefangen, die inzwischen vierte. Das heißt, wir sind jetzt bei Episode 607 angelangt. Konfrontation im Gericht 4, Sumiko Kobayashi als Jurorin, das wäre dann der zweite Teil und der abschließende. Also ist natürlich wieder ein Anime-Original, in dem der Angeklagte Herr Iwamatsu von Eri Kisaki verteidigt wird, wegen Mordes wurde er angeklagt. Und die Staatsanwaltin ist Reiko Kujo, um es nochmal schnell zusammenzufassen. Also in der Episode löst dann Conan den Fall auf als schlafender Kokoro vor Gericht. Und das Rätsel ist eigentlich grob zusammengefasst, der Verbleib der Mordwaffe, also wie die Mordwaffe dann nach der Tat versteckt wurde und was es da für ein Problem gab. Mehr sei mal nicht verraten, das könnt ihr dann ja selbst nachgucken in der Episode, falls ihr sie nicht sowieso schon gesehen habt. Und ich persönlich fand den Fall jetzt nicht so besonders. Den Abschluss und die Aufklärung und auch, dass Fräulein Kobayashi eigentlich kaum zum Einsatz kam und ja, sich vor Gericht nahezu gar nicht zu Wort gemeldet hat, fand ich doch ein bisschen schade, vor allem da sie ja im Episodentitel drin ist. Der Zeichenstil hingegen ist diesmal etwas besser gelungen, finde ich, und annehmbar. Und ich würde der Episode 2 Detective Boys Abzeichen geben, also von 5 möglichen. Philipp, hattest du die Episode eigentlich gesehen? Nein, ich habe die Episode leider noch nicht gesehen und auch den vorigen Fall habe ich noch nicht zu Ende geschaut. Aber ich werde das definitiv noch machen und dann auch noch meine Meinung dazu bekannt geben, wenn die noch hier erwünscht ist. Alles klar, das wäre dann wahrscheinlich im nächsten Monat oder so. Ja, genau. Mal schauen. Ja, und danach ging es ja am 5. März mit Episode 608 weiter. Und zwar mit dem White Day-Fall, dem ersten Teil. Den hast du, glaube ich, gesehen, nicht wahr, Philipp? Nein, habe ich auch noch nicht gesehen, aber da könnt ihr euch noch eine Zusammenfassung im vergangenen News-Podcast anhören, wenn ihr daran interessiert seid, worum es denn in dem Fall geht. Ach so, okay, alles klar. Ja, und danach war ja diese Krise in Japan, die ja auch immer noch ist. Und dadurch wurden eben die Episoden verschoben und ausgesetzt. Und Episode 609 kam dann am 19. März nachträglich, der zweite Teil vom White Day Fall. Und aktuell laufen Wiederholungen. Und es ist eben zurzeit noch nicht bekannt, wann es mit neuen Episoden weitergeht. Vielleicht am 9. April, das steht noch nicht fest. Also am 26. März lief ja die Wiederholung von Episode 460, wie Philipp vorhin schon gesagt hat, wo dann eingeladen wurde, dass wir es alle zusammenschauen. Und am 2. April lief dann Episode 43. Ja, wobei ich da nochmal sagen kann, dass ich dann die Episode 609, also den zweiten Teil des White Day Falls, den habe ich dann auch gesehen, also den ersten nicht, weil ich auch vom Manga schon die Handlung kenne, also dementsprechend war das halt auch nicht schwer, da wieder einzusteigen. Okay, wie es danach weitergeht, ist ja leider noch nicht bekannt, da werdet ihr dann noch im Newsblog darüber informiert werden, wenn dann ein neuer Episodenplan bekannt ist. Wie gesagt, unser Episodenplan ist es nicht, der vom 1. April, das war ein Aprilscherz. Wer darauf reingefallen ist, dann tut es uns natürlich herzlich leid jetzt hier an dieser Stelle. Ja, wobei wir es versucht haben, recht offensichtlich zu machen, was man ja an den Zombie-Glühwürmchen merkt, denke ich. Ja, dann machen wir gleich weiter mit dem Anime, würde ich sagen. Da wurde ja angekündigt, dass es ein neues Opening und auch ein neues Ending geben wird. Dadurch die Verschiebung ist jetzt natürlich nicht klar, ob das Opening und Ending dann auch beide zum 30. April tatsächlich laufen werden oder wahrscheinlich doch erst später, wird man sehen. Auf jeden Fall wird das neue Ending, das 38. von der Band Breakers, den Titel Tsukiyo no Itazura no Maho tragen, also übersetzt etwa die Magie der Mondnachtstreiche. Und die Band Breakers hatte ja zuletzt das Opening Everlasting Love und das Ending Hikari beigetragen. Und zum neuen Ending, also zu dem neuen Lied jetzt würde ich sagen, ich habe schon mal reingehört. Ich finde es angenehm rockig und weich. Und es hat auch einen schönen japanischen Touch. Also mir gefällt schon mal sehr gut und ich hoffe auch, dass denn die Animationen diesmal etwas gelungener werden, als zum Beispiel beim Opening, beim aktuellen. Ach so, und die Single zum Lied erscheint übrigens am 6. April, also an diesem Mittwoch, wer den Song dann schon mal hören möchte. Ja, weiter geht's dann mit dem Magic File 5. Da habe ich jetzt auch keine Informationen drüber, deswegen gebe ich mal wieder ab an dich. Ja, klar. Da ist auch wirklich noch nicht viel zu bekannt, außer eben, dass sie am 16. April auf DVD erscheint und dass sie die Nachgeschichte zum 15. Film, der ja auch am 16. April dann in den Kinos vermutlich anläuft, erzählen wird. Und der Titel ist eben Souvenir Capriccio von Niigata nach Tokio. Dazu eine kleine Anmerkung. Niigata ist eine Stadt, die nördlich von Tokio liegt, an der Küste. Ja, und mehr ist eben noch nicht bekannt. Gut, weiter geht's dann mit den aktuellen oder nicht mehr ganz aktuellen Kapiteln 768 bis 770. Die sind ja auch ziemlich spannend, wie ich sagen muss, mit einem auch neuen Charakter, den auch noch im darauffolgenden Fall einen Auftritt haben wird. Und zwar geht es ja inhaltlich um einen Mord eines, ja, einer Person, die in dem Hotel wohnte, die dann als Selbstmord getarnt wird, beziehungsweise es steht noch im Raum, ob es denn ein Selbstmord oder ein Mord der Person ist. Verdächtige gibt es natürlich auch wieder in dem Hotel, wo Conan, Ran und Sonoko sind, gemeinsam mit einem neuen Charakter, den sie auf dem Weg dorthin getroffen haben. Der heißt Masumi Sera. Und gemeinsam in dem Hotel treffen sie dann eben auch auf drei Personen, von denen nur eine namentlich genannt wird. Das ist Frau Hirokawa. Ja, und bekanntlich ist ja immer die Person verdächtig, beziehungsweise die Person, die auch nur eine Namensbox haben. Und die, die keine haben, sind halt irgendwelche, ja, Hintergrundfiguren. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das war ja genauso wie beim White Day Fall, wo da auch nur die eine da als Verdächtige genannt wurde, praktisch. Also es gibt nur einen offensichtlich Verdächtigen und demnach steht dann weniger die Frage, wer ist der Täter im Vordergrund, als wie wurde der Mord verübt und ja, warum wurde es als Selbstmord und wie wurde es als Selbstmord getarnt. Genau, und dann hat auch Sera ja vermutliche Schlussfolgerungen und offenbart die dann, bis die dann irgendwann nicht mehr ganz so schlüssig sind und Conan dann da eben als Shinichi getarnt weiterhilft. Was ich auch ziemlich komisch fand, aber dazu kommen wir dann später noch. Ja, gut fand ich, dass jetzt endlich mal die große Diskussion um den Namen des neuen Charakters gelüftet wurde und auch endlich das Geschlecht bekannt wurde. Das ist nämlich ein weiblicher Charakter. Nicht, wie wir zuerst angenommen haben, männlich im letzten News-Podcast, wo wir uns auch so schön darüber gefreut haben, dass wir herausgefunden haben, dass es eigentlich ein männlicher Charakter sein muss. Nein, das ist eine weibliche Person. Weil sie eben am Ende des Kapitels auch als neue Klassenkameradin von Ran und Sonoko vorgestellt wird und da einen Rock trägt zur Überraschung aller Klassenkameraden. Naja, eigentlich nur zur Überraschung von Ran und Sonoko. Ja, was ich interessant fand, war natürlich der Trick, der auch ziemlich schwer zu durchschauen war. Also ich hatte da schon meine Probleme mit den ganzen verschiedenen Stockwerken und so weiter und so fort, wie denn da jetzt der Mord war und wie der vor allem verübt wurde. Gut fand ich, dass dann das Sera auch eine eigene Schlussfolgerung dazu hatte und dass natürlich wieder ein neuer Charakter jetzt dabei ist, der auch mal wieder ein bisschen Action reinbringt. Das war ja auch, wie ich im letzten News-Podcast schon sagte, in letzter Zeit sehr schwach vertreten, dass neue Charaktere aufgetreten sind, die dann auch dauerhaft mit dabei bleiben oder beziehungsweise mal in zwei Fällen auftauchen. Ja, also ich fand die Mordmethode auch sehr interessant und ich fand es auch sehr lustig, dass Sera, die ja immer recht offensichtlich dann nicht weiter wusste bei der Fallaufklärung und Fehler gemacht hat, aber scheinbar hat sie diese Fehler ja nur gemacht, um Conan irgendwie aus der Reserve zu locken und um ihn den Fall aufklären zu lassen, weil sie hat ja dann ja doch für den Leser recht offensichtlich geschauspielert und gegrinst und sich so umgedreht, so ein bisschen mit einem Auge nach hinten geguckt zu Conan. Und auch als er dann angerufen hat, als Shinichi, ist sie ja da nach hinten gelaufen und ja, hat so also Shinichi laut gefragt ins Telefon, ob das hier an dieser Stelle richtig sei. Und dann ja, hat Conan natürlich nur doof geantwortet, wer das wissen soll, der nicht am Tatort ist. Also ich denke, es ist schon ziemlich offensichtlich, dass Sera weiß, dass Conan sich da als Shinichi irgendwie ausgibt. Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, ob Conan da mit Absicht Shinichi angerufen hat. Also er hätte das ja auch irgendwie anders lösen können, indem er Sera da umhaut und dann noch den letzten Anhaltspunkt dazu packt, weil es fehlt ja eigentlich praktisch noch der eine entscheidende Hinweis. Das war auch ziemlich offensichtlich. Ich weiß nicht, ob Conan da wirklich drauf reingefallen ist oder ob er das mit Absicht gemacht hat, dass er Shinichi angerufen hat. Also so getan hat, als hätte er Shinichi angerufen. Na, ich glaube, das hatte schon ja in gewisser Weise seinen Sinn, dass er sich dann als Shinichi ausgegeben hat, weil er konnte ja vielleicht einen der Polizisten betäuben und Sera zu betäuben wäre dann vielleicht ja doch zu riskant oder ich weiß nicht gewesen. Auf jeden Fall hat er sich dann nicht eben oder doch eben für die feine englische Art entschieden. Ja, und apropos englische Art, Kapitel 768 war ja auch die englische Flagge da auf Conans Hose. Und da ist dann auch interessant, welche Verbindung es gibt, vielleicht zu dem London-Fall oder ob Sera vielleicht irgendeine britische Verbindung hat, wird sich ja dann rausstellen. Mal sehen, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Und um nochmal nachzutragen, das hätte er ja auch Conan so machen können, indem er einfach dieses entscheidende Utensil, was er noch fehlt, um den Fall aufzulösen, hätte er auch einfach da irgendwie hinstellen können oder so. Das hätte ja auch, also das hätte selbst, glaube ich, ein Grundschüler herausgefunden, dass man da so den Fall beenden könnte, das so auflösen könnte. Ich weiß nicht, ob er das dann. Also ich blick dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, also abschließend würde ich sagen, ich gebe dem Fall insgesamt 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Vor allem die Charaktereinführung um Sera und das Mysteriöse und wie sie sich da über Conan teilweise, ja, ich würde fast sagen, lustig macht oder seine Scherze mit ihm treibt da, fand ich sehr unterhaltsam. Der Fall an sich war sehr gut, nicht unbedingt herausragend, aber doch wirklich gut gelungen und daher eben 4 sehr gute Detective Boys Abzeichen. Also ich bin da mal ein bisschen anderer Meinung. Und zwar würde ich im ganzen Fall nur 2 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also ich meine, dass ein neuer Charakter dazu kommt, ist zwar schön und gut, aber der Fall war dann irgendwie doch ein bisschen offensichtlich mit dem einen Tatverdächtigen. Da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass das ein bisschen ausgefallener wäre und dann auch irgendwie mal 4 Verdächtige gibt, die dann auch namentlich genannt werden. Und dass es halt auch verschiedene Möglichkeiten gibt, den da irgendwie zu überführen. Obwohl das natürlich auch gut war mit Sera, dass er dann halt seine Schlussfolgerungen da offenbart hat, wie ich schon sagte. Nein, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass es mal nur einen Verdächtigen gibt. Es gibt eben verschiedene Fälle, mal eine Entführung, mal einen Mord mit den meist üblichen 3 Verdächtigen und dann eben solche Fälle, wo die Methode im Vordergrund steht und dann der Täter meistens im Vorhinein klar ist. Also ich finde schon völlig in Ordnung, dass es auch mal so einen Fall gibt und fand die Methode, wie gesagt, auch interessant. Auch wenn es im Grunde im zweiten Kapitel mehr oder weniger klar war, denn mit dem Rollstuhl und den, ja, Fäden. Ja, als direkte Überleitung dazu gibt es ja die Kapitel 771 und 772, beziehungsweise auch noch 773, was dann ja wahrscheinlich die Auflösung sein wird. Die habe ich jetzt noch nicht gelesen und deswegen würde ich sagen, dass du uns dann mal kurz in die Handlung einführst. Ja, klar, gerne. Also Kapitel 771 ist fast überraschend. Da geht's mit Sera weiter, anstatt dass irgendwie wieder ein Filler kommt. Und das Kapitel trägt den Titel "Lass mich eine große Schlussfolgerung hören". Und in dem ist halt Sera in Rans Klasse, wo sie sehr beliebt empfangen wird von den anderen Mitschülern und bittet Randen, nach ihrem ersten Schultag in die Detektei Mori mitzukommen. Und auch schon auf dem Weg dorthin und bei der Vorstellung dann bei Kogoro spricht sie immer wieder auf Conan an und scheint sehr interessiert an ihm zu sein. Und meint dann auch vor Kogoro, dass er immer bei den Schlussfolgerungen des schlafenden Kogoros dabei sei. Also was schon sehr auffällig ist. Scheinbar scheint sie da doch irgendwie was durchschaut zu haben, ziemlich offensichtlich. Das erinnert mich jetzt ja irgendwie gleich an Eske, der das ja auch ganz am Anfang schon bemerkt hat, dem Fall da Ja. im Schnee, wo er da war und dann das beobachtet hat, mit dem angetarnten Selbstmord im Auto. Genau, ja. Dann, als sie eben erfährt, dass Conan nicht in der Detektei ist, sondern bei Professor Agatha, wirkt sie richtig enttäuscht. Also sie wollte wohl nicht Kogoro treffen, sondern Conan, das wird dann offensichtlich. Und dann will sie schon gehen, als dann aber plötzlich 3 Schriftstellerinnen, und zwar Mystery-Schriftstellerinnen, also die schreiben Mystery-Romane anscheinend, in die Detektei reinkommen. Die Schriftstellerinnen meinen, dass sie ein Treffen mit Kogoro vereinbart hätten oder dass ein Treffen vereinbart wäre. Und dieses hätte eben der ältere Bruder von Miku Sawaguri, das ist eine weitere Schriftstellerin, die allerdings einen Monat zuvor offenbar Selbstmord begangen hat, auf jeden Fall gestorben ist. Sie hätte das also auf jeden Fall arrangiert, der Bruder von ihr. Und Kogoro weiß allerdings nicht, dass dieses Treffen stattfinden wird. Und direkt darauf betritt eben dieser Bruder, der das Treffen arrangiert hat, in die Detektei. Und er feuert gleich auch mit einer Pistole in den Raum rein und will, dass Kogoro einen Fall für ihn aufklärt. Ran und Sera können ihn dann entwaffnen, allerdings hat er sich Sprengstoff unter seiner Jacke umgebunden, sodass sie ihn nicht vollständig überwältigen können. Ja, und gezwungen sind, ja, zurückzuweichen. Ja, unterdessen ist dann Conan bei Professor Agatha eben und erzählt Ai unter anderem von Sera und vom letzten Fall im Hotel. Und Ai wirkt dann ziemlich aufgebracht, dass er wieder Shinichi verwendet hat, also Shinichi Stimme, um den Fall aufzuklären. Und nebenbei glaubt auch Conan, dass er Sera irgendwie von woher kennt, also dass ihr Gesicht bekannt vorkommt oder so. Also da gibt es bestimmt noch, glaube ich, irgendwie eine Verbindung mit einem anderen Charakter. Wird man ja sehen, da gibt es also viele Theorien zu, wer Sera in Wirklichkeit ist. Und dann in Kogoros Detektei benachrichtigt er eben die Nachbarn und so, die den Schuss natürlich gehört haben, dass dies nur vom Fernseher oder so gekommen sei. Und dann ruft Conan auf Rands Handy an und Sarah schnappt ihr das Handy dann aus der Hand und überredet den Geiselnehmer, dass sie den Anruf entgegennehmen darf, weil eben das sonst auffällig wirken würde. Und beim Gespräch, das dann Sarah recht schnell beendet, klappt sie dann das Handy recht schnell auch zu. Allerdings legt sie dann ihren Schlüsselanhänger dazwischen, zwischen das Display und die Tastatur, sodass das Handy nicht ganz abgeschlossen wird und der Anruf aktiv bleibt. Und dann kann Conan eben mithören, dass da Kogoro von so einem, ja, sehr unangenehmen Mann bedroht wird. Und er sagt eben, dass der Mörder, also dass seine Schwester nicht Selbstmord begangen hat, sondern dass es ein Mord war und der Mörder sei unter den drei Frauen, die jetzt da in der Detektei sind, diese Schriftstellerin. Und Kogoro hat eben bis Sonnenaufgang Zeit, den Fall aufzuklären. Ansonsten gehen eben die Bomben, also seinen Sprengstoff, den er sich umgebunden hat, hoch, weil er eben natürlich nicht ewig lang wach bleiben kann und deswegen könnten sie ihn dann überwältigen. Und sobald er den Täter rausgefunden hat, Kogoro, will er dann den erschießen und im Anschluss sich selbst. Ja, ich denke, da dürfen wir wirklich gespannt sein, wie das sich entwickelt. Und gibt dem Kapitel 5 Detective Boys Abzeichen, weil es wirklich so spannend war wie lange nicht mehr. Und ich bin wirklich auch interessiert, wie es mit Sera weitergeht und ob Conan dann den Fall irgendwie bei Shinichi aufklärt oder wird man dann sehen. Also es wird auf jeden Fall, denke ich, interessant werden. Obwohl das mit Shinichi ja wieder ein bisschen offensichtlich wäre für Sera, aber mal schauen. Also für mich hört sich das Ganze jetzt irgendwie an wie so ein Mix aus Film 10 und Kapitel 700, aber wenn du jetzt da 5 Detective Voice Abzeichen gibst, dann kann es ja nicht ganz so sein wie in Film 10. Ich denke mal, das wird ein bisschen anders sein und bin auch gespannt, den Fall dann endlich mal zu lesen. Bin bisher leider noch nicht dazu gekommen. Ja, so Gosho-Überraschungs würde ich sagen, in letzter Zeit doch ziemlich. Ja, also 5 Detective Boys Abzeichen hört sich viel an. Vielleicht bin ich auch jetzt durch die letzten Fehlerfälle ein bisschen ernüchtert gewesen und deswegen bewerte ich jetzt ein bisschen höher. Aber nee, also ich denke, der ist schon wirklich spannend und gibt eben viele Spekulationen, viel Raum für Spekulationen. Deswegen kann man, denke ich, da wirklich gespannt sein. Wobei ja vor allem die Theorie, dass Sera Akais Schwester sein könnte, die ja ziemlich im Vordergrund steht in allen Diskussionen mit den Augenringen Stimmt. und so weiter und so fort. Also ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Genau, es gibt ja, also ihre Augen sehen ja ziemlich genauso aus wie die von Shuichi, wenn man die mal vergleicht. Also die Augenringe, die du gesagt hast. Und es gibt da wohl irgendwie auch so eine Ähnlichkeit oder so eine Anspielung auf Namen von so einer anderen Serie, Gundam, von der Gosho ein großer Fan sein soll. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber da sind auf jeden Fall die Namen irgendwie insofern Anspielungen, dass Akai da irgendwie der Vater oder so der ältere Bruder sei und der andere Name von Sera, der so ähnlich klingt, die Schwester oder so, ich weiß es jetzt nicht genau. Ah, das könnte natürlich ein Hinweis sein, wenn man die Serie kennt und dann auch Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Ist ja wie gesagt ein Detektiv-Manga, von daher kann es auch sowas natürlich auch in Detektiv Conan geben. Oder das Ganze ist nur eine Finte von Gosho, man weiß es ja nicht. Das gab es ja schon öfter mit dem Akai, Nabenmann und Okiya und so weiter und Borben. Da gab es ja schon die ganzen, das ist ja dieses Vierergespann, wo es dann immer die ganzen Diskussionen bisher zu gab. Da könnte jetzt Hera natürlich auch das Ganze nochmal neu aufrollen und dann. Ja, könnte zum Beispiel auch Akai jetzt als Sera neu aufgetreten sein oder was weiß ich. Obwohl das natürlich mit Okiya und Sera, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass Okiya sich jetzt als Sera verkleidet hat und so weiter. Aber das könnte das Ganze Ja. natürlich trotzdem in einer gewissen Art und Weise neu aufrollen. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Wobei natürlich jetzt auch Esuke eine entscheidende Rolle spielen könnte. Der könnte ja auch wieder zurückgekommen sein nach so langer Zeit. Also das will ich nicht außer Acht lassen. Als ich den Charakter das erste Mal gesehen habe, da habe ich auch sofort an Esuke gedacht und also der erste Eindruck, der ist natürlich meistens immer so ein, ja, wie man das kennt, so ein entscheidender Hinweis. Ja, klar, fragen sich ja sicherlich nicht wenige, wo denn Ace jetzt hin ist, der sich ja ewig lang nicht blicken lassen hat. Und ja, wäre vielleicht mal irgendwann Zeit, dass er wieder mal auftritt, sonst wäre er irgendwie ins Nichts verschwunden. Wer weiß. Obwohl die Meinung da ja auch gespalten ist, ob dann Iske mal wieder zurückkommen soll. Also einige mögen ihn ja, so wie ich zum Beispiel, und einige verfluchen ihn mit seiner tollpatschigen Art und so weiter. Tja, wer weiß. Vielleicht kommt er mal später wieder, aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass Eske oder Akai oder so Sera ist. Ich glaube, das ist einfach ein neuer Charakter, der irgendwie mit einem anderen Charakter, der schon bekannt war, verwandt ist oder irgendwie in einer besonderen Verbindung steht, eben weil Conan auch meint, dass er den schon gesehen hat oder das Gesicht ihm bekannt vorkommt. Ja, ich bin auch gespannt, was in die Zukunft bringen wird. Ich bin da sehr zuversichtlich, wie ich schon sagte, dass da auch wieder noch einige spannende Fälle auf uns zukommen und dass da auch mal häufiger auftaucht als Okia, der ja eigentlich nur so als Nachbar fungiert in letzter Zeit und mehr oder weniger gar nicht mehr auftritt, bis auf ganz kleine Auftritte oder einen ganz kleinen Auftritt und da war ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ich hoffe mal, dass da auch irgendwas passiert und vielleicht kann es ja auch nochmal ein Treffen zwischen Sera und Okia geben. Das wäre ja auch nochmal interessant, denke ich mal. Also noch ein Ja. Detektiv-Battle oder so weiter. Ja, das finde ich auch mal wirklich interessant. Vor allem, da ja Okia, Conan und Sera auf einem sehr ähnlich hohen Niveau sind. Also, das wird schon wirklich lustig werden, denke ich. Ja, das hört ihr dann auf jeden Fall auch bei uns hier im News-Podcast, wenn denn da sowas sein sollte, oder natürlich bei uns im News-Blog. Wenn ihr noch über Masumi Sera diskutieren wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne, wie schon gesagt, bei uns im Forum tun. Da gibt es natürlich sehr interessante Theorien und Spekulationen. Da könnt ihr euch mal einschalten und dann auch die Meinungen der anderen Benutzer dazu durchlesen. Und zu denen natürlich auch Stellung nehmen, wenn ihr denn was widerlegen könnt oder der gleichen Meinung seid wie andere. Gut, dann gab es ja in Japan jetzt auch noch eine neue Armbanduhr, die in einer limitierten Auflage von 5000 Stück zum 15-jährigen Detective Conan Anime-Jubiläum erschienen ist oder erscheinen wird. Ist sie schon raus? Am 25. März ist die raus, ja. Okay, die kann man sich also schon bestellen für 24.500 Yen. Das sind umgerechnet circa 213 Euro, wie Marcel uns gut ausgerechnet hat. Ja, mit dem Währungsrechner, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ja, und dazu gibt es dann auch noch ein schönes Thermometer mit integriertem Kompass im Conan-Motiv. Also, wer da ein bisschen viel zu viel Geld noch auf seinem Konto hat, der kann da auch zuschlagen und sich diese Uhr dann kaufen. Ja, das klingt sehr nett. Ja, so ein Bier wäre es jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, irgendwie mir so eine Uhr zu importieren mit so einem Thermometer. Naja, aber wer es möchte, natürlich. Deswegen haben wir es ja auch da, ja, geschrieben im Newsblog. Also ich meine, wenn da noch so ein Narkosechronometer drin wäre, dann würde ich mir vielleicht mal überlegen. Aber so, da. Ja, so eine Funktion wäre schon lustig. Man sieht ja da irgendwie auch auf der Uhr oben so einen schwarzen Schlüssel noch. Aber da kommt fürchte ich leider keine Nadel raus. Das ist nur so Dekoration. Aber ich glaube, für die 213 Euro, da kaufe ich mir lieber die komplette Manga-Serie auf Japanisch. Ich glaube, die bekommt man dafür sogar, oder? Ja, das müsste man jetzt nachrechnen. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall sehr viele Bände. Also. Und es gibt auch die ganzen Sonderbände. Ich glaube nicht, dass man alles dafür kriegt, aber auf jeden Fall sehr viel anderes. Da lohnt sich der Import dann für mich, meiner Meinung nach, doch ein bisschen stärker. Also ich habe es mir überschlagen. Ich glaube, das sind doch ein bisschen über 300 Euro. Also bekäme man nicht ganz. Ja, Importkosten und so weiter und so fort. Also, naja, könnt ihr euch mal selbst ausrechnen, wenn ihr es importieren wollt, wovon ich nicht ausgehe, dass hier irgendeiner in Deutschland ist, der sich das kaufen wird, aber mal schauen. Gut, die letzte Nachricht für heute ist dann auch noch, dass der Band 64 in Frankreich erschienen ist. Wer dazu mehr wissen will, der kann nochmal bei uns im Newsblog nachschauen. Band 64 soll ja bekannt sein. Das ist das mit dem Meerhornfelsen und ein paar anderen uninteressanten Fällen, wo wir auch schon wieder beim Thema Okia wären. Also ich finde es ja immer so ein bisschen schade, dass die Cover bei den Bänden in manchen anderen Ländern, zum Beispiel Finnland oder Frankreich, meistens nur einfarbig sind, jetzt zum Beispiel grün bei Band 64 in Frankreich, und dass der Hintergrund dann sozusagen rausgeschnitten wird und nur Conan zu sehen ist. Also da haben wir es in Deutschland schon ziemlich gut, finde ich. Und dass wir immer einen extra Hintergrund bekommen, der auch anders ist als der japanische. Und dass der Band jetzt bei uns auch nur 6,50 € kostet. In Frankreich kostet der Band 64 zum Beispiel 6,70 €, glaube ich. Also wir haben es eigentlich ganz gut, denke ich, mit der deutschen Veröffentlichung. Obwohl die Bände in Italien nur 4,50 € kosten, also das kann man so oder so sehen. Was ich dabei bei den französischen Bänden immer recht, ja, gut finde, ist auch dieser Umschlag, also dieses doppelte Cover, wie es auch in Japan der Fall ist, dass man dann halt den inneren Band rausnehmen kann und sozusagen noch so einen Schutz außen hat, wie das ja auch im japanischen Original der Fall ist. Das finde ich immer sehr gut. Das haben wir ja in Deutschland nicht, da haben wir den normalen Manga-Band. Aber ich denke mal, das ist dann auch in Frankreich auch mehr der Fall, dass alle Manga-Bände so ausgeliefert werden. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Okay, so viel dann dazu. Dann beende ich den Podcast an dieser Stelle und ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und kommentieren und natürlich auch uns auf Facebook liken sozusagen und auf Twitter folgen. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.